Kundgabe 5417. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1952. Vortragen des Evangeliums den armen Seelen. Trage den armen Seelen in Gedanken das Evangelium vor. Ihr wisset nicht, wie segensreich ihr an denen wirken könnet, die unvollkommen ins jenseitige Reich eingegangen sind. Denn was sie auf Erden nicht annahmen, das muss ihnen im Jenseits nahegebracht werden, auf dass sie sich zur Annahme entschließen und nun aufwärts schreiten können in ihrer Entwicklung. Sie müssen Glauben lernen, denn ohne Glaube gibt es drüben kein Weiterkommen. Doch ob sie noch davon wissen, was zu glauben sie ablehnten, ist von ihrem Liebegrad abhängig, von den Werken der Liebe, die ihnen noch einiges Wissen und Erkennen sichern. Dann wird es auch leichter sein, diesen das Evangelium so darzustellen, dass sie es annehmen und dadurch zum Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, gelangen. Weit schwerer aber ist es, den völlig unwissenden Seelen das Wissen um die Wahrheit zu vermitteln. Denn sie müssen gleichsam von Anfang an eingeführt werden, weil ihnen alle Grundwahrheiten fehlen, weil sie sich an nichts erinnern können, was ihnen auf Erden über Gott gesagt wurde. Ihr liebloser Lebenswandel hat sie jeder Erinnerung beraubt an die göttliche Liebelehre, an das Erlösungswerk Christi und die Aufgabe des Menschen. Und darum muss mit größter Liebe vorgegangen werden. Es muss den Seelen immer wieder vorgehalten werden, dass sie nur selig werden können, wenn sie glauben an Gott, der sich in Jesus Christus verkörpert hat, der für die Menschen gestorben ist, um sie zu erlösen aus der Unfreiheit, die Folge der Sünde war. Es muss ihnen vorgehalten werden, dass nur die Liebe ihnen verhilft zum Glauben, dass sie auch drüben helfen müssen den mitleidenden Seelen, dass sie Barmherzigkeit üben müssen und um Kraft dazu Jesus Christus anrufen können, der allein sie aus ihrer unglückseligen Lage befreien kann. Es ist dies ein Liebeswerk an den armen Seelen, das euch hoch angerechnet wird, denn die Not ist groß und nur Liebe kann sie beheben. Darum gedenket oft eurer Lieben, die euch vorangegangen sind. Helfet ihnen, indem ihr ihnen liebende Gedanken nachsendet, indem ihr mit ihnen redet in Gedanken und ihnen mitteilet, was ihr wisset, die ihr wahrhaft glaubet an Jesus Christus und die ihr dadurch im rechten Erkennen stehet. Gebet ihnen ab von dem Wissen, das ihr von oben empfanget. Und lasset sie nicht in ihrer Not. Sie werden es euch danken ewiglich und auch euch beistehen, so ihr irdisch in Not seid. Denn nur die Liebe erlöset. Nur die Liebe gibt Kraft den Seelen, die in völliger Kraftlosigkeit unfähig sind, sich selbst zu helfen und die darum auf eure Liebe angewiesen sind, die ihr ihnen in Form von gedanklichen Belehrungen und inniger Fürbitte schenken könnet und die niemals ohne Erfolg bleiben wird. Amen.